before the prayer concerning the song we just sang. Wir haben gerade ein Lied gesungen und ich habe darüber gesprochen. Amen. Amen. That I will never go back into the world. Dass ich niemals wieder zurück in die Welt gehe. It is a decision. Und das ist eine Entscheidung. What will make you to go back to the world? Was sorgt dafür, dass du zurück in die Welt gehst? What can turn you around? Was kann dich zurückbringen? That you will reject Jesus and forsake him. Dass du Jesus Christus verweigerst. Amen. Amen. Is there any line you have drawn that you are looking at that once you come to this place I can no longer follow him? Gibt es eine Grenze für dich, bei der du Jesus Christus irgendwann wieder sagst, wenn das passiert? You know, 20 people can be in the church. 20 Leute können eine Gemeinde gehen. It's only one can be the only, you know, just one can be the only one that believe him. Und nur eine Person glaubt ihm wirklich. Just like, you know, the woman with issue of blood. Genauso wie die Frau mit dem Blutung. Amen. Amen. Are we going to continue to believe him, to Wenn trust ihn glauben, him, to depend vertrauen. On him? Uns auf ihn verlassen. Amen. Amen. And never to doubt him like Thomas. Und ihn nicht anzweifeln wie Thomas. And that until we see manifestation, we will not believe that he is our savior. Dass erst wenn wir Manifestation sehen, glauben wir, dass er unser Retter ist. We will not believe that we are even saved at all. Oder dass wir errettet sind. Or we will not believe that, you know, his kingdom is truth. Oder dass sein Königreich wahrhaftig ist. Amen. Amen. We have been reading from John 20. Amen. Wir waren bei Johannes 20. Amen. Amen. If you look at Verse 25. He said, the other disciples therefore said unto him. Okay, verse 24. Let's go to start from 24. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said unto them, except I shall see in his hand the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Can you see somebody's decision? Seht ihr die Entscheidung einer Person hier? Is that your decision today also? Ist es auch deine Entscheidung heute? Amen. Amen. That you are like a time bomb. Dass du wie eine Zeitbombe bist. It's a matter of time. So eine Frage before der Zeit, you reject the Lord. Bist du den Herrn verweigerst. It's a matter of time before you forsake him. Eine Frage der Zeit, bis du ihn wieder sagst. Amen. If you are after properties, if you are after money, if you are after things, you are going to you are going to be like this. Wenn du hinter Besitz bist, wenn du hinter Geld bist, wirst du so sein. You know how to remain in him and be focused in him is that you are you it should be about him alone. Wie wir in ihm bleiben und fokussiert bleiben auf ihn ist indem es uns nur um ihn geht. You know some have been in this church. Einige Leute waren in dieser Gemeinde. Upon the message, upon the preaching that the Lord have, you know, the Lord tried to help them to, you know, to deliver them, to bring salvation to them. But their heart is so close. Und der Herr hat versucht, ihnen zu helfen und sie zu erlösen, aber ihr Herz war so verschlossen. Their heart is so close. Ihr Herz ist so verschlossen. That, you know, like Jesus said concerning Jerusalem. Genauso wie Jesus über Jerusalem that he cried concerned, you know, he looked at it, he said, how long that he have been trying to gather you. The Lord have been trying to gather you, like a hen gather his chicken. But you refuse, they have been trying. So also, the Lord, through the message, have been trying. And no, I don't want to mention it. Somebody was here, yes, for salvation to go into him. It was a you know, it just, you know, it's somebody like that, that, you know, you just make up your mind to decide never to believe Christ. It's a pity. It's ja, very sad. Und genauso Jesus, der darüber geweint hat, dass er versucht hat, Jerusalem wie eine Henne unter seine Flügel zu vereinen, zu versammeln, aber sie sich geweigert haben. Und genauso ist es auch für ihn, wenn wir halt einfach in diesem Ungehorsam leben und uns nicht demütigen wollen. Praise the Lord. Hallelujah. It's a decision to choose to believe him. Es ist eine Entscheidung, sich für ihn zu entscheiden. Praise zu the Lord. Hallelujah. He said, I will not believe until I see. Er hat gesagt, ich werde nicht glauben, erst wenn ich sehe. Are you the type today? Aber bist du auch so jemand? Are you like that today? Bist du auch so? Until your son is healed, you will not believe. Erst wenn dein Sohn geheilt ist, until your husband is changed, you will not believe. Erst wenn dein Ehemann geändert ist, glaubst du. Until you know Christ's word is not a word of, you know, hope. It's a word of faith. Von Christus ist keine Welt der Hoffnung, sondern you believe before you see. Wir glauben, bevor wir sehen. Amen. Amen. You believe before you receive. Wir glauben, bevor wir empfangen. Amen. He said, he that cometh to the Lord must believe that he is. Wer zum Herrn kommt, muss glauben, dass er ist. He is a rewarder. He is the rewarder to them that diligently seek him. Dass er die Leute belohnt, die ihn auch suchen, kontinuierlich suchen. Amen. Amen. You believe before. That's why it's called revelation. Revelation means you believe before. You see, you have. Und deswegen ist eine Offenbarung. Man glaubt, bevor man es sieht. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 26. And after 26? 8 days, again his disciples were with him. And Thomas was with them. Then came Jesus, the door being shut, and stood in the midst of and said, peace be unto you. They said to Thomas, reach hither your finger and behold my hands. He hear your voice always. Jesus hört deine Stimme ständig. He hear your doubt always. Er hört deinen Zweifeln ständig. Amen. Amen. He hear your unbelief always. Er hört deinen Unglauben. He hear your complain always. Er hört deinen Meckern. And he's not happy about it. Und das freut ihn nicht. Amen. Amen. You hear you when you are speaking, when you are not happy. Wenn du nicht glücklich bist. He can see it. You know, he was not there. He was not with Thomas physically when Thomas was. You know, say when Thomas was telling the disciple that he would not believe it, but he heard everything. Er war nicht physisch bei Thomas, als Thomas ihn angezweifelt hat, aber er hat ihn dort noch gehört. Amen. Amen. You know, you sometimes the pastor is not there. Your God children, they are not there. You are complaining. You are murmuring. You are grieving. The Lord is always there. Der Herr ist immer wieder and da he sees it. Und hört es, wenn wir uns beschweren, wenn wir zweifeln. Er sieht das alles. It is not between you and God's children. It's not between you and the pastor. It's between you and Christ. Es ist nicht zwischen dir und dem Pastor, zwischen dir und Kindern Gottes, sondern zwischen dir und Jesus Christus. If you see what happened here, Thomas complained. Thomas said things to other disciples. Thomas hat Dinge gesagt zu den anderen Jüngern. Amen. Amen. But Jesus came and said, it is not between you and them, it's between you and me. Aber Jesus kam und sagt, es geht nicht um sie und dich, sondern um mich und dich. Amen. Amen. So that is why whatever you are doing is between you and Christ. Was immer du tust, ist zwischen dir und Christus. Amen. Amen. Stop complaining, stop murmuring, stop grieving, stop being sad. Rejoice, rejoice. The joy that you are saved alone is greater than everything. Hört auf, euch zu beschweren und traurig zu sein, sondern freut euch, denn ihr solltet euch so sehr darüber freuen, dass ihr rettet seid. Das soll eure Freude sein. Amen. Amen. The Satan we want you to see just one you don't have, but the 99 you have, he will blind you to them. Der Teufel will, dass du blind bist für die 99 Sachen, die du hast, und diese eine Sache, die du nicht hast. Großmast. You know how many people want to be like you. Wisst ihr, viele Leute so wie ihr sein wollt? You know, if the Lord open your eye to see the line, there are how many people, how many they are that are praying to look to be like you. We were in Nigeria. If you go there, you will see people. They want to be like you, but you are complaining. You are full. I don't know. This is not the message. I don't know why the Lord is bringing him. I'm sure you can see the heart, your heart. Those of you that are going to listen to this message or that are already with us here. Und wenn wir uns Menschen in anderen Ländern anschauen, die würden sich wünschen, unser Leben zu haben. Und ich weiß auch nicht, weshalb ich jetzt darüber gerade predige, weil das eigentlich nicht das Thema der heutigen Bible Study ist. Aber anscheinend möchte der Herr, dass irgendjemand nochmal daran erinnert wird, dass er sich keine Sorgen machen soll. Und nehmt euch das bitte zu Herzen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then said he to Thomas, reach, you know, touch me. touch me. Reach it out your finger and behold my hands. And reach it out my hands and thrust it into my side. And be not faithless, but believe. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, to doubt the Lord is so terrible. Den Herrn anzuzweifeln ist schrecklich. It's so terrible. Es ist so schrecklich und schmerzhaft. Amen. Amen. It's like somebody stealing and is caught red-handed. Es ist wie jemand, der stiehlt und dabei erwischt wird. Amen. Amen. You know, Thomas might even be thinking that one of the disciples have revealed it to Jesus. I've told Jesus concerning him. Thomas muss wohl gedacht haben, dass einer der Jünger wahrscheinlich ihn verpetzt hat und ihm gesagt hat, dass you know, you cannot hide anything from Christ. Aber du kannst nichts vor Christus verbergen. You know, when things happen, you know, when the Lord gives me message to preach, the people always think that maybe somebody has spoken to me. Wenn der Herr mir Botschaften gibt, die ich predigen soll, glauben ein paar Leute immer, dass ich dass Leute mir das gesagt haben und ich deswegen diese Sachen predige. Even when people reveal things to me, I always find it difficult to say it. Because I don't want you to think of it that it is because somebody or you said it or somebody said it. Und auch oft, I find it difficult to even preach. Wenn Leute zu mir kommen und mir Dinge sagen, fällt es mir manchmal schwer, über diese Dinge zu predigen, wenn der Herr mir sagt, ich soll darüber predigen, weil ich nicht möchte, dass ihr denkt, dass ich die Dinge, die ihr mir anvertraut, als Stoff nutze, zu predigen, einfach so, wie ich lustig bin. You take decision that is not of Christ. Aber wenn wir Entscheidungen treffen, die nicht von Christus and sind, when the message come to your ears and you are hearing it, und die Botschaft and you are suspecting who has said it to one another, who is doing this, who is doing that, instead of you to find a way of repentance and come to the Lord, it's between you and Christ and not between you and anybody. Denn es geht ja um dich und Christus und nicht dich und jemand anderes. Deswegen anstatt einfach zuzuhören und das anzunehmen, was der Herr einem sagen will, hinterfragt man die ganze Zeit vielleicht das, was gesagt wird, anstatt es einfach als Belehrung anzunehmen. I thank God for Thomas here, even, amen. Amen. That he did not even point fingers. You know, it's not written here that he was blaming the disciple. Why did you go and tell Jesus? Who told him? You are always gossiping about me. You don't need, the Holy Spirit is so, he hear your voice always. You are the one that is not hearing him. You think he's deaf like you. Ich weiß nicht, ob Thomas sich hier beschwert hat und gesagt hat und sich beschwert bei den Jüngern, dass nach dem Motto, weshalb lästert über mich, weshalb erzählte Jesus, dass ich ungläubig bin und nicht glaube oder Zweifel habe. Weiß ich nicht, ich stehe das zwar nicht, aber ich hoffe, dass er es nicht getan hat, weil wenn nicht, dann praise the Lord, weil leider tun das einige von uns heutzutage und weil sie eben denken, dass der Herr nicht hört, aber der Herr hört, er ist nicht so taub wie wir Menschen. Amen. Amen. Any message, we always want to, you know, that the fingers of blame, please hold it. The Lord hates it so much. Deswegen hört bitte auf, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, wenn ihr das tut, denn der Herr hasst das. If you see David and King Saul, what makes them different? What is the difference between them? You know, what David did was even worse than what King Saul did. Wenn wir uns David und König Saul anschauen, dann ist da ein großer Unterschied. Aber die Sache ist, das, was David gemacht hat, ist sogar schrecklicher als das, was König Saul getan hat. But the Lord called David a man after my own heart. Aber der Herr hat David einen Mann nach meinem Herzen genannt. Amen. Amen. And he dealt with seriously with King Saul. Und er hat heavy punishment. Und er hat König Saul hart bestraft dafür. Not only him, his generation. Nicht nur Jonathan, his son, supposed to be the next king, but he refused. The Lord took it away from them, the kingdom. Und nicht nur ihn hat er bestraft, sondern selbst seinen Sohn Jonathan hatte er mit bestraft. Er hätte ja eigentlich der Thronfolger sein sollen, aber selbst er hat diesen Thron dann nicht bekommen wegen. What is the difference between David and King Saul? Was ist der Unterschied zwischen David und König Saul? Pointing fingers. Mit dem Finger auf Leute zeigen, andere beschuldigen. Instead of seeing yourself and stand and repent. Anstatt dich selbst zu sehen und Buße zu tun. Amen. Amen. If you look at David, David made mistake. He did something wrong. He never pointed any finger to that woman and said, "Is that woman? Blame that woman for everything." Genau for her, for whatever. Today, yeah, everything. The woman was naked. The woman did not sit well. The woman did not wear pants. They didn't want, you know, it's always the finger. Like that is Saul syndrome. Und auch bei, als David, König David damals mit Bathsheba geschlafen hat und von dem Herrn auch bestraft wurde dafür, hat David auch nicht gesagt, ja, ich konnte nichts dafür, die Frau war halt einfach da. Sie hat einfach da draußen sich nackt gezeigt und ich konnte nichts dafür. Nein, er hat die Schuld auf sich genommen, hat akzeptiert, dass er einen Fehler getan hat. Aber heutzutage, viele von uns schieben die Schuld immer auf andere Leute. Es ist sowas wie, so, man könnte es das Saul-Syndrom nennen. You know, the slight, husband and wife, the slightest mistake or there's any problem, the finger pointing is everywhere. Blaming one another is evil. Und you better stop it. God children, and stop it. The Bible said, praise the Lord in everything and for everything. Wir sollten aufhören, mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Wir sollen den Herrn einfach preisen, in allem und für alles. Amen. Remember to praise the Lord for everything and in everything. Amen. Erinnert den Herrn, in allem zu danken. Praise the Lord. If even there is something that you see that is not good, instead of pronouncing evil, pronounce victory. Amen. If you look at King Saul always pointing finger. Amen. Amen. He did not, he disobeyed God. He was not blaming the people. He all the blame on the people. The people made me do it. The people forced me. The people are the reason why I did it. Who is the king? Who is the king? Who have authority? Who have the power to control things? Are you not the king? So also we do today. We have power and authority against whatever is outside there. Whatever evil that Satan we want us to choose. The Lord has given us power and authority to reject them. We will not reject them. We will embrace them. Then we will start pointing fingers. Wenn wir König Saul uns anschauen, er hat direkt gesagt, ja, die Leute haben mich dazu gedrängt, deine Botschaft zu beachten. Ich konnte nichts dafür, die Leute waren schuld. Ich wollte den Leuten gefallen. Und es geht die ganze Zeit um die Leute. Und anstatt einfach Buße zu tun, sich selbst zu sehen und selbst zu erkennen, dass, ey, ich bin doch der König, ich habe doch das Vorrecht, ich habe doch, ich bin doch die Person, die Ansagen machen kann. Weshalb nutze ich nicht diese Autorität und beweise sie in so einer Situation? Danke. In so einer Situation, wo ich ganz klar sagen kann, ich bin der König und ich werde das tun, was der Herr gesagt hat und nicht das tun, was mein Volk mir versucht aufzudrängen. Genauso wie wir auch die Autorität über Dämonen haben und alle Mächte, die unter Jesus stehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. David, you know, the sin was so, it was so heavy. He took this woman, the husband, he killed the husband. If you know, what King Saul did was just performing sacrifice. Was König Saul getan hat, war einfach, that a priest supposed to perform. That was all. Opfer, was eigentlich, it did not wait for him. Jemand anderes geben sollte, eine Opfergabe jemand anderes geben sollte, ein Prophet geben sollte. Aber er hat nicht auf diesen Prophet gewartet, sondern hat dieses Opfer selbst gegeben, weil er vom Volk dazu aufgefordert oder gedrängt worden ist, das zu tun. Und er hat nachgegeben. If you see that what King Saul did, people, nobody will even blame King Saul. Because he waited and waited. König But Saul, you know, the blame was supposed to be on Samuel. But you know, the Lord, for how he sees things, how he judge is something else. So we go to the judgment. Amen. König Saul hat, weltlich gesehen würde man sagen, dass König Saul sogar im Recht war, dass er hat so lange gewartet, ist doch klar, dass er es dann einfach selber durchzieht. Und eigentlich ist der Prophet doch schuld, weil der Prophet zu spät dran war. Er hat die versprochene Zeit nicht eingehalten, er war nicht da, deswegen hat er einfach das getan, was nötig war sozusagen, aber Gott richtet einfach anders. With this, we will continue with the message on judgment. Amen. Wir gehen jetzt weiter mit dem Thema über das Richten. But before then, let us read this verse 28 and verse 29 of John 20. Wir lesen vorher noch Johannes 20, 28. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Amen. My Lord and my God. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us believe him, please. Lass uns ihm bitte believe him. Glaub he is Jesus, your father. Bitte. Er ist unser Vater. He's your father. Don't trust my mother here. Vertrau Menschen don't nicht mehr trust the news you are hearing more than him. Vertrau den Nachrichten don't trust your account more than him. Vertrau deinem Konto don't nicht trust your situation more than him. Vertrau deiner don't trust whatever problem you are seeing, you are facing more than him. Vertrau nicht das Problem, was du siehst, mehr what, als ihm. Don't trust what people are doing to you more than him. See him, please. Oder was Leute dir antun oder nicht antun. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We continue with our message, which is judgment. That is judging ourselves, and you know you have to judge whatever you are doing, then judge and judge. The Lord said we are to judge righteous judgment. It is very, very important that your judgment is important, that it is a righteous judgment. Es geht weiter mit dem Thema Richten, dass wir Situationen richten, Menschen richten, aber auch uns selbst richten, und dass unser Gericht gerecht ist. I thank God, you know, Jesus Christ, he was always judging all things. Jesus hat immer alles, über alles gerichtet. Like 1 Thessalonians, he said, judge all things. Wie in 1 Thessalonians steht, richtet über alles, prüft and alles. And Jesus was, you know, he came, to, you know, he came to show us how to live his life. Und Jesus kam uns zu zeigen, wie wir sein Leben führen. And if you are going to live his life, you are going to judge all things. Wenn du sein Leben führst, wirst du auch alles richten. Amen. Amen. Because Satan is always there, taking people's body as hostage. Denn der Teufel ist immer da und er nimmt die Körper der Menschen als als Geisel. He's used things as hostage. Er benutzt Dinge als you Geisel. Use your account as hostage. Er benutzt sein Konto you als Geisel. Use your children as hostage. Deine Kinder als you Geisel. Use your husband, your wife, you know, that things as hostage. Dinge nutzt er als and Geisel. And if you cannot judge who is speaking, who is there, who is the one walking, who is the one acting, you cannot, you know, you will fight the wrong people or the wrong things. Und wenn du nicht erkennen kannst, wer da spricht, dann wirst du die falschen Leute und falschen Dinge bekämpfen. Amen. Amen. You know, judgment, condemnation, obviously all these, they are all in the same category. Richten und verurteilen, das ist alles in der gleichen Kategorie. Amen. Amen. And many of that is tomorrow we'll go into them also. Amen. Am Mittwoch werden wir uns da auch nochmal anschauen. That is tomorrow. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We judge under grace and not under law. Wir richten unter dem unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Amen. Amen. You are going to choose the side you are going to judge. Du wirst entscheiden müssen, welche Seite du you are going to judge according to law or according to grace. Du wirst entweder nach dem Gesetz oder nach der Gnade richten. Amen. Amen. And to judge righteous judgments, you have to allow the law to be the judge. Und um gerecht Christ zu richten, musst du zulassen, dass Christus der Richter ist. Amen. Amen. You allow him to judge through you. Du lässt zu, dass er durch dich hindurch richtet. Amen. Amen. You judge how he judges. Du richtest so, wie er richtet. He is after the heart. Er ist hinter dem Herzen. Amen. Amen. Not after the body. Nicht hinter dem Körper. Not after what people are wearing. Nicht hinter dem, was not Leute anziehen. Not after what people are eating. Oder was Leute anziehen. Or people are not essen. Washing hands before eating. Oder are you getting it? Ihre Hände waschen oder nicht. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We will always after. Look at it. We go quickly go to 1 Samuel. 1 Samuel. Amen. Amen. Let's go to 1 Samuel. Can we see very well with this prayer? Let me change it. 1 Samuel. Mm-hmm. 1 Samuel 16. 16. Samuel 16, we will read from 1 to 7. Amen. 1 Samuel 16, 1 to 7. And the, let me see, 1 Samuel 16, okay. And the Lord said unto Samuel, how long will thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel. Fill your horn with oil and go, and I will send thee to Jesse, the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Promotion comes from the Lord. Die Beförderung and not from Herrn, man. Nicht von Menschen. Victory comes from him. Erfolg kommt von ihm. Amen. Amen. And for whatever, whatever it is, was amen, immer es auch ist, depend on him. Es kommt von ihm. Amen. Amen. You might not even be where, you know, where others are. Du bist vielleicht nicht da, wo he andere never sind. Leave his children. He aber never forsake them. Verlässt seine Kinder nicht. Er lässt sie nicht im Stich. He know how to make the connection. Er weiß, wie er verbindet. This distance is not a barrier before him. Distanz ist keine Barriere für ihn. Amen. Amen. Whatever you want to do, he can do everything. And you know, just trust him, please. Amen. You know, look at here. Amen. If you read here, please read it at home by yourself again. Amen. This said that concerning the David, amen? Amen. How David was anointed, amen. Very interesting, amen. It's the Lord that chose him. He was chosen. He said, "I'll choose for myself, for I have provided me a king among his sons, amen." Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You might be the last. Du bist vielleicht das you might Letzte not kind. Even have anything. Und bist not educated. Bist nicht gebildet. You might be, you know, nobody. But it's not what people say about you. Was geht nicht um das, it's was not Leute what people are not what people are saying. Was Leute it's sehen. What the Lord sees. Und was sieht der Herr? Promotion comes from Jesus Christ. Kommt von Jesus Christus. Amen. Victory comes from him. Der Sieg kommt he von is ihm. Your victory. Er ist sein Sieg. Amen. Nothing is impossible with him. Nichts ist unmöglich mit is ihm. There anything too hard for the Lord to ist do? Ist etwas zu hart für den Herrn? Amen. Just be rejoicing and thanking him that he lives in you and you live in him. In dir lebt und that should be lebt. Your joy both day and night. Sein, Tag und Nacht. Amen. Amen. Meditate on that. That is enough for you. Tag und Nacht Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 2. And Samuel said, how can I go? If Saul hear it, he will kill me. And the Lord said, no, Samuel was afraid of King Saul. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we always underrate ourselves. Wir unterschätzen uns immer. Daddy. We don't even know who we are. Wir wissen nicht, wer wir sind. Even Samuel did not even know who he was. Samuel wusste nicht, wer er ist. Amen. If you look at Samuel, when they rejected him, they, you know, the God said, they did not reject you, but me. Als sie Samuel verweigert haben, hat Gott gesagt, ey, nicht du wurdest verweigert, sondern ich wurde verweigert. Amen. Amen. He said they did not reject you. It's not you, it's not verweigert. About you, it's about me. Sie haben nicht dich verweigert. Who fight you, fight me. Denn wer dich bekämpft, Amen. Amen. It's not about you, no, we always want to see that it's all about us. Wir glauben immer, dass es immer um uns geht. It is never about you at all. Aber es geht nicht um dich. Take your heart away from you. Nimm dein Herz weg von dir. Amen. Amen. If people are fighting, you see that they are fighting Jesus and not you. Wenn that's Leute how you have victory. Dich bekämpfen, dann erkenne, dass sie Jesus bekämpfen, nicht dich. So hast du den Sieg. If even your husband is against you, he's calling you names. He can be doing things that is so funny that you know that is wrong. And you know. If you can see that he is dealing with Jesus, that it's all about Jesus in your life, that you will even be praying for him because no one can fight Jesus. Und selbst wenn du von or your wife on the other side, amen. Von deinem Ehepartner misshandelt wirst, kannst du für diese Person dennoch beten, weil diese Person misshandelt damit nicht dich, sondern Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And Samuel said, how can I go? He saw hear it. He will kill me. You know, Samuel is thinking that it is about him. 1. Samuel 16, 2. Samuel denkt, es geht um ihn. It's not about you. Aber es geht nicht um dich. It's about Christ. Es geht um Christus. The Christ in you is who you are. Christus in dir ist die Person, die du That's bist. That's what you are to remember. Daran musst du dich erinnern, ständig. Amen. Amen. He said, his father sent him and he now sent us. Sein Vater hat ihn gesandt und er hat uns jetzt gesandt. You never, you are never in the wrong place. Wir sind nie mehr als am Then anywhere am you are, he wants you to be there. That's why you are there. Bist, sollst du sein, weil er dich dort haben möchte. He sent you there. That's why you are there. Er hat dich geschickt, deswegen bist du da. You are not on your own. He is your Lord and your Savior. Jesus ist dein Herr und Retter. Amen. Amen. You are to believe it and live that life. Und dieses Leben. Live the life of the royal family. Das Leben der königlichen Familie. Amen. Amen. Your king know how to take care of you. Denn dein König weiß, Your father is the king. Er auf dich aufzupassen hat. Dein Vater ist der König. Imagine the natural king today. They take care of the royal of the family. Stellt euch die natürlichen Könige vor, sie geben Acht auf ihre Familie. You talk much more the supernatural king. Viel mehr unser übernatürlicher König. Your father that sees this only they took him just 6 days to create everything on earth. Den es nur 6 Tage braucht, um alles auf Erden zu kreieren. Huh. No wonder he said, "Oh, you of little faith." Kein Wunder, dass er sagt, ihr Kleingläubigen. Amen. Amen. How can you? Are you going to believe me? Wann werdet ihr mir glauben? When are you going to believe me? Wann werdet ihr mir glauben? When? Wann? Amen. Amen. Because until you believe, you can do nothing. Weil erst wenn du ihm glaubst, kann er wirken. It is by believing. It is believing. It is by believing. That is how you work for him. Indem du glaubst, so arbeitest du für ihn. That is by believing. That is how you rest. Indem du glaubst, so ruhst du dich aus. That is by believing, that is how you receive. But durch Glauben empfängst du. That by believing, that is how you draw out your victory from the spiritual world into the physical world. By believing. Glauben ziehst du deinen Erfolg von der geistlichen Welt in die physische Welt. That is why they say, he said, the just shall live by faith. Deswegen sagt er, die Gerechten We are to live by believing him. You continue to believe him. Don't give him time. Amen. Indem wir ihm glauben und wir geben ihm keine Deadline. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Vers 3. Vers 3. Okay, Vers 2 again. Amen. 2. And Samuel said, "How can I go? If King he is if Saul hear it, he will kill me." You know the fear of men. Die Furcht vor Menschen. It's still everywhere today. Ist immer noch überall. The fear of people, the fear of the government, the fear of everything. Vor der Regierung, vor allem. Jesus sent you. Wenn Jesus dich geschickt you listen hat, to him. Hörst du ihm zu. Listen to his voice. Hör seiner Stimme zu. Amen. Amen. And the Lord said, "Take an heifer with thee, and say, I am come to sacrifice." To the Lord. This is a lie. Aber das ist eine Lüge. Amen. Amen. The Lord said lie. Der Herr zu ihm sagt, er soll lügen. Say something else. Sag etwas anderes. Because of your fear. Wegen deiner Furcht. Are you getting something here? Amen. Amen. so that he will not to take away the fear um from diese you. Angst wegzunehmen. Praise the Lord. Hallelujah. Mm. And call Jesse to the sacrifice, and I will show thee what thou shalt do. And thou shalt anoint unto me he whom I name unto thee. And Samuel did that which the Lord spake, and came to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming, and said, "Comest thou peaceably?" And he said, "Peaceably." Verse 5. "I am come to sacrifice unto the Lord. Sanctify yourself, and come with me to the sacrifice." And he sanctified Jesse and his sons, and called them to the sacrifice. And it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab and said, "Surely the Lord anointed is before me." But the Lord said unto Samuel, "Look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord searcheth not as man seeth. The Lord seeth not as man seeth. Mm. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know if you get something there. Mm. Very important. Amen. Amen. He judged according to the heart. Nach dem Herzen and not gestellt. According to the outside. Und nicht nach dem Äußeren. Amen. Amen. He sees the, who can see the heart? Wer kann das Herz sehen? Amen. Who can see the heart? Wer kann das Herz of man? Sehen von Menschen? Amen. Amen. The Lord, you know, he judged according to the heart of man. Der Herr richtet nach dem Herzen der Menschen. Amen. Amen. And not according to the outside. Und nicht nach dem Äußeren. You know, that is why he said, you praise me, you worship me with your mouth, with your lips. Deswegen sagt er, ihr preist mich und ihr lobt mich mit But your heart is far from me. Aber euer Herz ist weit weg von mir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He knows your heart. Er kennt unser Herz. You know, three people that know your heart. Drei Leute kennen dein Herz. You know your heart. Du kennst dein Herz. Christ knows your heart. Christus kennt And dein even Herz. Satan knows your heart. Und der Teufel kennt dein Herz. Amen. Auch. Amen. Remember, I told those people, the three their brothers. He said, Jesus, I know. Paul, I know. Who are you? He knows you. He knows that you don't belong to Jesus Christ. You cannot even Brüdern, deceive him. Er hat zu diesen drei Brüdern gesagt, dass Jesus kenne ich. Paulus kenne ich, aber wer seid ihr? If you are in Satan's territory, you cannot deceive Satan. Wenn du im Territorium vom Teufel bist, dann kannst du ihn nicht nichts vormachen. You can only deceive him if you are on Christ's side. Du kannst ihn nur verwirren, wenn du auf Christus Seite stehst. Amen. Amen. He is confused once he comes to Christ. Wenn es um Christus geht. But if you are in his own territory, you cannot even confuse him. You will be the one that is confused. Aber wenn du in seinem Territorium dich befindest, dann wird er dich verwirren. Ist schlauer als du. He is more clever than you in that territory. Weil er in diesem Territorium schlauer ist als du. That is because you are doing that. There are those things you are using. They are his properties. Weil du seine Waffen benutzt. Amen. Seine Besitz benutzt. Praise the Lord. Hallelujah. We judge under grace and not under law. Wir richten unter dem der Gnade, nicht unter dem Gesetz. Under law, you are the one judging. Unter dem Gesetz richtest du, das Fleisch Amen. Richtet. The flesh is the one judging. Dann ist das Fleisch der Teil, der richtet. The spirit is to judge and not the flesh. Der Geist muss aber richten und nicht das Fleisch. Amen. Amen. In 1 Corinthians 2. 1. Korinther 2. Let us go to 1 Corinthians 2. 1. Korinther 2. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians 2. Vers 15. 2:15. But he that is spiritual judgeth all things. Yet he himself is judge of no man. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No one can judge Christ. Niemand kann Christus richten. If Christ is the one judging through you, no one can judge Christ. Wenn Christus derjenige ist, der durch dich richtet, kann niemand dich richten. If your judgment is righteous judgment, no one can judge you. Wenn dein Richten gerecht ist, kann niemand dich richten. If they are judging you, they are just making noise. Wenn sie über dich richten, machen sie einfach nur Lärm. Noise. Sie machen einfach nur Lärm. Amen. Amen. He said, the spirit judges all things, and not the flesh. Der Geist richtet über alles. He judges all, not few. Er urteilt alles, nicht nur einiges. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus, you know, he was specialist in judging things. Jesus war ein Spezialist darin, Dinge zu richten. Amen. Amen. Specialist. Ein Spezialist. He never allowed the flesh to block the way. Er hat nicht zugelassen, dass das Fleisch ihn blockiert. He never allowed it. Er hat es nicht zugelassen. You know, then Jesus, the mother came, the parent, you know, the mother came, you know, the flesh. You know, Satan said he was coming for a while, and he truly came. He came through Peter. He came through the mother. He came through the woman with a breast. Are you getting it? It's Satan that is speaking. Are you getting it? He said, you know, the mother came and said, ah, we have been looking for you. He said, my mother is there. Yeah, it's my family. Those that believe my father and obey my father, they are my mother. They are my father. They are my family. You know, Satan was you just, the body was, you know, the mother allowed the body to be used. But who was speaking, the Lord have to judge. If not, he cannot fulfill, he cannot do the job. Und der Teufel ist nach der Wüste von ihm gewichen und hat vorgewarnt, dass er wiedergekommen wird. Und er ist wiedergekommen, er ist durch Petrus gekommen, dem er gesagt hat, dass er nicht sterben wird. Er ist durch seine eigene Mutter gekommen, die halt gefragt hat, wo er wohl steckt und weshalb er wohl hier ist. Und er gesagt hat, ey, ich bin da, wo meine Familie ist. Und meine Familie sind die Leute, die an mich glauben. Oder auch durch die Frau, die versucht hat. Tomorrow we will go to those places, because it's part of tomorrow's message. Amen. Oder die Frau, die versucht hat, seine Mutter hoch zu loben und hoch zu ehren, indem sie gesagt hat, gesegnet ist die Frau, von dessen Brust du getrunken hast. Und all das war Tortur, Jesus have to judge things. Wo der Teufel menschliche Weisheiten hineingebracht hat. Und der Herr Jesus musste direkt richten und direkt beurteilen und direkt klarstellen, dass das nicht von Christus ist, sondern dass das nicht von Gott ist, dass das menschlich ist. Praise the Lord. Hallelujah. He said, be vigilant. The devil is a roaring lion, seek, looking for who to devour. If you are told, you know, he can do a job at any time through people. So we have to be very, very, you know, he said, judge all things. And we have to judge all things, please. You don't have, you know, people are making noise. Let them make noise. But let it be judging righteous judgment. That the Lord is the one judging through you. And it's still you know, you are judging according to Christ's standard and not according to the flesh. Und wir müssen wachsam sein, weil wir eben einen Feind haben, der die ganze Zeit versuchen wird, sein System, seine Weise, die menschliche Weise, die aber auch gleichzeitig die teuflische Weise ist, in uns zu bringen, uns damit zu verführen, um uns damit in die Irre zu leiten. Wir müssen alle Dinge richten, um die Lüge von der Wahrheit unterscheiden zu können und nicht in die Irre geleitet zu werden vom Feind. Aber wie gesagt, wir sollen gerecht richten und nicht fleischlich richten. Amen. Amen. The Spirit judges all things. Denn der Geist richtet über alles. And not for few things. Nicht nur über einige Dinge. Amen. Amen. And not the flesh judges all things. Das Fleisch richtet nicht über alles. Even Jesus said the flesh profited nothing. Denn Jesus sagt ganz klar, dass das Fleisch nicht. Amen. Amen. Then in verse 14 said, the natural man is blind to things of the spirit. Look at verse 14 of it. Da steht, dass der natürliche Mensch blind ist gegenüber den Dingen des Geistes. It said, but this natural man receiveth not the things of the spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. They cannot even understand your judgment. Sie können dein Richten nicht verstehen. Because your judgment, they are spiritually discerned. Weil dein Urteil geistlich gesinnt ist. Amen. That to know that they cannot understand it, they cannot know it, does not mean you don't judge righteously. Nur you don't stop judging righteously. Nicht nachvollziehen können. Nur weil sie das nicht nachvollziehen können, heißt nicht, dass du aufhörst. Du machst weiter. Because you know Satan is looking for who to destroy. Weil der Teufel sucht nach Opfern. And you are also there to help them. Aber du bist da, um den Menschen zu helfen. To help them with the truth. Mit der Wahrheit zu helfen. Judging them in the truth is salvation for them. Sie in der Wahrheit zu richten ist Errettung für sie. Amen. Amen. The Holy Spirit will have something to work in their life. Der Heilige Geist wird etwas haben, womit er arbeiten kann. The Holy Spirit is not a lying spirit. Denn der Heilige Geist ist kein Lügengeist. It's not like, it's not the spirit of lies. Es ist kein Lügengeist. Amen. If you give them flesh, their flesh is flesh are things of flesh, they are lies. Die Dinge vom Fleisch sind Lügen. And if you give them flesh, wenn du the Holy Spirit is not the spirit of lies. He cannot use lies to save them. Kann der Heilige Geist damit nicht arbeiten, weil er kann nicht mit Lügen Leuten retten. He can only use the truth that you give them. They might not understand it. Your judgment is the truth. And the truth you give them is what the Holy Spirit can use to bring them out to Christ. Er kann nur arbeiten mit einem gerechten Urteil, mit der Wahrheit, weil die Wahrheit ist das gerechte Urteil und nur damit kann er den Menschen dann auch helfen. Praise the Lord. Hallelujah. He said the natural man is blind to things of the spirit. Der natürliche Mensch ist verblendet gegenüber den Dingen. And that's why they don't even understand your judgment. Deswegen verstehen sie dein Urteil nicht. And that is why you know parents and children. If your mother, your father is not choosing Christ and you are choosing Christ, you know you are to judge who to, you know, if you are to listen to them or to, you are to listen to Christ. And if you are listening to Christ, they cannot understand it because the natural man cannot understand things of the spirit. Wenn ihr beispielsweise Eltern habt, die nicht an Jesus Christus glauben und du dann zwischen den Stühlen stehst und dich entscheiden musst, wem du gehorchst, ob Jesus Christus, deinem Herrn und Retter oder deinen Eltern, dann musst du auch urteilen, du musst richten, auf wessen Stimme du hörst. Und wenn du urteilst, wenn du dann richtest im Geist, werden sie das nicht nachvollziehen können, weil sie nicht geistlich gesinnt sind, weil sie fleischlich gesinnt sind, weil sie Jesus nicht haben. Praise the Lord. Halleluja. The natural man is the flesh. Der natürliche Mensch ist fleischlich. And it is blind to the spiritual world. Blind gegenüber der geistlichen Welt. Amen. Amen. To be blind means you are in darkness. Blind sein heißt, dass du in der Dunkelheit gefangen bist. Amen. To be blind means you are in darkness. Blind sein heißt, du bist in Finsternis. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It means you cannot see. Das heißt, du kannst nicht sehen. Though your eyes are open, but you cannot see. Auch wenn deine Augen geöffnet sind, siehst like du nicht. Like the servant, you know, Elijah and the servant. Amen. Wie Elijah und Knecht. Elijah have to pray that the Lord open his eyes so that he can see. Elijah musste beten, dass seinem Knecht die Augen geöffnet werden, damit er auch das Geistliche sieht. The natural people, they are blind. Die natürlichen Menschen sind blind. Amen. Amen. It's only through Christ you can see. Nur durch Christus kannst du and sehen. And that's why the Holy Spirit is our sight. Deswegen ist der Heilige Geist a message on his unsere own. Sicht. I will preach it very soon. Er ist unsere Sicht. Amen. The Holy Spirit is our sight. Der Heilige Geist ist unsere Sicht. That's why I say he will reveal to us all things. Deswegen wird er alles uns he will show us all things. Uns alles zeigen. He will show us the way. Den Weg this zeigen. Holy Spirit is our sight. Der Heilige Geist ist unsere Sicht. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. To be natural. Natürlich to be carnal. Zu sein, fleischlich zu sein. To be in flesh. Im Fleisch zu sein. To be blind. Blind zu sein. To be in darkness. In Dunkelheit zu sein. To be under law. Im Gesetz zu sein. And to be of men. Vom Menschen zu sein. Amen. All these are the same. Alles ist gleich. Amen. No, notice them. Note them. They are about seven. Amen. To be natural. Natürlich zu sein. Amen. The natural people. Die natürlichen Menschen. Then to be carnal people. Fleischliche Menschen. Amen. Amen. Then to be in flesh. In Fleisch zu sein. Amen. Amen. To be blind. Blind zu sein. Amen. Amen. To be in darkness. In Dunkelheit zu sein. Then to be under law. Under law you are in flesh. Amen. Gesetz bist du im Fleisch. You speak like man. Dann sprichst du wie Menschen. To be of man. You see, all these they are the same thing. All das ist gleich. If I say you are natural, if I say you are natural, it means you are carnal. Wenn ich sage, dass du natürlich bist, heißt es, du bist fleischlich. If I call you a natural man, I'm telling you that you are carnal. I'm telling you you are in flesh. I'm telling you are blind. I'm telling you are in darkness. I'm telling you are under law and you are of men. Ich sage dir damit, dass du im Fleisch bist. Ich sage dir damit, dass du unter dem Gesetz stehst, dass du in der Finsternis bist und dass du blind bist. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Matthew 7. Matthew 7. Amen. Amen. Matthew 7. Matthew 7. The Lord talks about judgment. That's judging. Amen. Amen. Spoke a lot about judgment. Let us go there. He wants us to go there and learn things. Amen. Amen. Matthew 7. From 1 to 12. From 1 to 12. He said, judge not that you be not judged. For with what judgment you judge, you shall be judged. I will go through them one after the other later. But let me just read it 1 to 12 first. Amen. Amen. For with what judgment you judge, you shall be judged. And with what measure you meet, it shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in your brother's eye, and considerest not the beam that is in your own eyes? Or how wilt thou say to your brother, let me pull out the mote out of your eyes, and behold, a beam is in your own eyes? Verse 5. Thou hypocrite, first cast out the beam out of your eye, your own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of your brother's eyes. Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Amen. Amen. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be opened. Amen. Amen. Verse 9. Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gift unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Good things. Amen. Amen. And not evil things. Gute Dinge, nicht böse Dinge. Amen. Therefore, all things whatsoever you would that men should do to you, do ye even so to them. For this is the law and the prophets. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This very place, I will want us to go into it today, but the time has really gone. Amen. Amen. We go to some places and then we close. Amen. Amen. Why did Jesus said here, judge not? Wieso hat Jesus hier gesagt, richtet nicht? Amen. Amen. He said we are to judge not. And we read also in Matthew, in another place where we there, he said we are to judge righteous judgments. Yeah, amen. Same Bible, the same Jesus. Richten. Amen. Die gleiche Bibel, der gleiche Jesus. Here he said judge not. Sagt, nicht. Amen. Because there is the judgment that is wrong and there is the judgment that is right. Es gibt ein falsches Richten, ein richtiges Richten. There is a judgment that is coming from him. Es gibt ein Gericht, was von and there is a judgment that is coming from the flesh, which Richten, is coming from man. Was vom Fleisch kommt, was amen. Vom There is a judgment that comes from Christ and there's a judgment that comes from the evil one. Es gibt ein Richten, was von Christus kommt, ein Richten, was vom Bösen kommt. Amen. Amen. Evil ones, so then those that allow Satan to go through them, they always judge God's children. Und die Bösen, die immer wieder zulassen, dass der Teufel durch sie they always come to tempt God's children. Sie kommen immer they come to judge God's God children. Sie wollen Kinder Gottes immer wieder amen. Amen. Praise the Lord. Why did Jesus say judge not? Because judging as a natural man. Because judging as a carnal man. Because judging as a blind man. Because judging as man. Because judging under law. Because judging in the flesh. Also mean judging yourself. Bedeutet auch dich selbst. Amen. Amen. You are destroying yourself. Du zerstörst dich selbst dann. Anything of the flesh is, you know, is you are dealing with with yourself. Wenn es in das Fleisch geht, bist du nämlich genauso schuldig. That's why the Lord always wants us to live in Him. Sie will der Herr, dass wir in ihm leben. Do things according to how He wants you to do things. Die Dinge so wie er es möchte. Amen. Think what He wants you to think. Denke das, was er möchte von dir. Amen. He said, don't be worried about things. He said, meditate in my word both day and night. He did not say meditate on problems. Are you getting it? Amen. He said, see me. Seek me. Seek first the kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels. Amen. He came to teach us. You know, he came to reveal. You know, he came to, let me say, deliver our way. Okay. Number one, he came to translate us into the kingdom of heaven. Er kam, um uns in das Königreich des Himmels zu versetzen. And then he came to teach us how to live in this kingdom of heaven. Und dann kam er, um uns zu zeigen, wie wir in diesem Königreich leben sollen. If you look at how Jesus lived, that is how we are to live today. So sollen wir heute leben. Amen. Amen. How he judged, that is how we are to judge today. Amen. How what he called evil is what we are to call evil today. What he called love is what we are to call love today. Was er Liebe nennt, so how he loves us, that is how we are to love one another today. How he loves us is how we are to love our husband, love our brothers and sisters, love our wife, love our parents. With Christ's love and not with evil love. Evil love will destroy your parents. If you love them with the flesh, what with this, the love of this world is destruction for them. We destroy your wife, your husband. Wenn du deine Familie mit der natürlichen Liebe liebst, wird das deine Familie zerstören. You know, evil love compromise. Weil bösartig. He joined them in evil. Geht Kompromisse ein. Amen. If you are quiet, you know, you cannot help them to you know, you are not there to tell them that this is not Christ. Du bist nicht. Let us go to Christ. Bereit, sie in Christus zu verbessern. Amen. You know, for you, let peace, let satanic peace reign. Then you are quiet. Hier ist der Frieden des Teufels lieber. Like that satanic peace reign. Hier ist der Frieden. Then you are quiet. You don't know what you are joking with. It's destruction. It will destroy you. It's a matter of time. Indem du still bist und Sachen einfach über dich ergehen lässt. Nothing of Satan is ever good. Es ist eine Frage der Zeit. Amen. Nothing of Satan is ever good. Die Dinge des Teufels sind niemals gut. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And judging under law, you are naked. Wenn wir im Gesetz richten, sind wir nackt. Once you are judging under law, wenn wir im Gesetz richten, if you are judging like men, wenn wir so Menschen richten, if you are judging like religious people, religiöse Menschen richten, amen. The religious people, they judge under law and not under grace. Religiöse Menschen richten nach dem Gesetz, nicht nach der Gnade. Because it is they that are judging and not Christ. They don't even have Christ. Weil sie richten, nicht Christus richtet. Amen. Judging under grace is me. Christ is the one judging through you. Religiöse Menschen sind leer. Jesus ist nicht in ihnen. Deswegen ist auch nicht Jesus derjenige, der durch sie richtet. Praise the Lord. Halleluja. Again, judging under law, you are naked. Unter dem Gesetz zu richten, bist du schutzlos. You don't have any protection. Du hast keinen Schutz. Praise the Lord. Halleluja. And it is so deadly. Und es ist so tödlich. Praise the Lord. Halleluja. You know, when I was younger, years ago, amen. You know, in Nigeria, they always say good people die so early. Als ich noch jugendlich war, haben Leute in Nigeria immer gesagt, dass gute Menschen früh sterben. They die, they believe that good people never live long. Dass gute Menschen nicht lange leben. Amen. Because, you know, people wonder why good people never live long. Und Leute waren verwundert, weshalb gute Menschen nicht lange leben. I did not understand it. Ich habe das nicht verstanden. But the Lord, as I now have relationship with him, and he started revealing things to me. Als er mir dann angefangen hat, Dinge zu offenbaren, habe ich es verstanden. He said, yes, it is true that they never last. Das stimmt. Gute Menschen sterben früh. That is the good people of this world. Die guten Menschen dieser Welt. Amen. What this world called good. Was diese Welt gut nennt. Amen. The people that do what this world called good. Die Menschen, die the das people, tun, they never last. Was diese Welt gut nennt, sie leben nicht lange. Because these people, Satan hate them. Weil diese Leute, der Teufel hasst sie. Amen. Because they want to save the people that Satan tied down. Weil sie wollen die Leute they want to save them, they want to help them. Helfen, sie wollen den Leuten helfen, die der Teufel in Gefangenschaft genommen hat. Flesh cannot fight Satan. Aber das Fleisch are you getting something? Kann den Teufel nicht besiegen. If you, no flesh, if you are there for somebody in the flesh, you are going, Satan is going to beat your hands down. Wenn du für Leute da bist im Fleisch, wird der Teufel dich besiegen. It is only Christ that defeated Satan. Weil nur Christus den Teufel besiegt hat. So Satan is against these people. Der Teufel ist gegen diese Leute. Because they are going against his own will. Weil sie gegen seinen Willen gehen. Amen. He will leave those people and destroy them. Er wird diese Leute dann before he can destroy those people. Er wird dann die Leute, die Gutmenschen zerstören, damit die Gutmenschen den Leuten, denen sie helfen, nicht mehr weiterhelfen können. Und dann wird er dann auf diese Leute losgehen, die dann halt ohne den Schutz dieser Gutmenschen sind. You know, people always want God to protect the good people. Leute möchten immer, dass Gott die Gutmenschen schützt. They say, why is God not protecting the good people? Sie fragen sich, weshalb beschützt Gott keine Gutmenschen? You know, the good that they are calling the good is not the good of Christ, of the good of the Lord. Aber das Gute, was sie gut nennen, ist nicht das Gute des Herrn. The Lord sees what those good as evil. Der Herr sieht dieses Gute als teuflisch. So they are these people, they are not for Christ. Sie sind nicht für Christus, diese Menschen. I don't know if you are getting it. You know, adopting children, giving people money, what Caritas and others are doing, amen? Mm-hmm. What they do to all these different people, they are doing. It is, you know, they are being praised and not Christ. Das, was diese ganzen Leute, Wohltäter tun, sie werden selbst gepriesen, aber nicht Jesus Christus. John said, the Lord is to be praised. And the flesh is to go down. Johannes der Täufer hat gesagt, dass der Herr muss zunehmen und ich muss abnehmen. Are you getting it? The Lord Jesus is to be praised. Jesus muss gepriesen werden. Amen. Nicht das Fleisch. And not man. Nicht der Mensch. You know, if you're these people that died, that they believe that died young because they were good. You know, people sing their praise. Diese Leute, die jung gestorben sind, Leute feiern diese Menschen. Amen. It is all about their going good. There's no good. The Bible said there's no good in man. Weil sie viel Gutes getan haben, weil sie Helden waren, weil sie Prinzessinnen der Herzen waren, weil so viele krasse Sachen für die Menschheit getan hat. Aber für Jesus Christus ist das nicht gut. It is so dangerous to be good in this world. Deswegen ist es gefährlich, ein Gutmensch zu what sein. What man call good. Das Gute zu sein, was das die Welt gut nennt. Amen. Because you are so naked. Weil du bist dann entblößt. The Lord cannot protect you. Der Herr kann dich da nicht schützen. Because it's about you and not about Jesus Christ. Weil es um deinen Ruhm geht, um dich geht und nicht um Jesus Christus. Jesus said, whatever you do for my sake and the kingdom's sake. Jesus sagt, alles, was du für the mich und das Königreich tust, das Evangelium tust. It's about me. Und es geht um mich and not Jesus, about you. Und nicht um dich. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, judging under law, you are so naked. In dem Gesetz zu richten, sind wir entblößt. You don't have any protection. Wir haben keinen Schutz. Amen. Amen. So also is condemnation. Genauso ist auch Verurteilen. Amen. Condemning under law. Unter dem Gesetz zu verurteilen. It is so dangerous. Ist gefährlich. Amen. Amen. It is deadly. Es ist tödlich. Amen. Amen. You know, when you go out and be preaching law. Wenn du rausgehst und das Gesetz predigst. Amen. If you go out to preach Christ's love, how you love him. Und predige die Liebe von Jesus Christus. Amen. Especially if you take microphone. Besonders wenn du mit dem Mikrofon. Or you are preaching outside. Und du draußen predigst. You know, when people go to the street. They go to some Dusseldorf, they are speaking, they are preaching. You know, preaching condemnation, preaching condemnation is, it cannot save them. What can save them is the love of Christ. Verurteilung zu predigen kann sie nicht retten, sondern die Liebe von Christus rettet sie. Preach how Jesus loved them. Predige, wie sehr Jesus Christus sie liebt. Amen. Amen. How he loved them. Wie sehr er sie geliebt hat. Amen. Amen. How he came here to die for them. Wie er gekommen ist, um für sie zu sterben. How a whole God left heaven and came here to die for them. Wie ein ganzer Gott den Himmel verlassen hat, um für sie zu sterben. That is your protection. Denn da ist dein Schutz. Going out and preaching that you will go to hell. And you know the message that people always go and preach outside. Rauszugehen und die Leute sagen, dass sie in die Hölle gehen. Ist gefährlich. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I'm not saying that there is no time to preach about hell. There's a time for that. Es gibt einen Zeitpunkt, wo wir über die Hölle sprechen. Amen. Amen. If you are sitting with somebody and you can see where the heart is going to, the law is good if used properly. Das Gesetz ist gut, wenn es gesetzmäßig genutzt wird. But if you are preaching generally to people, aber wenn du generell predigst in einer Menschenmenge, and you are saying you will go to hell if you don't come to Jesus, because if you go to hell, people, you know, the Holy Spirit cannot even walk through that. Und die ganze Zeit he can sagst, only walk through the God kind of law. Du gehst in die Hölle ohne Jesus, dann kann das nicht, kann der Heilige Geist dort nicht funktionieren. Er kann dort nur funktionieren, wo die Wahrheit, die Liebe von Jesus Christus gepredigt wird. It is love. You know, people are hungry of love. Weil die Leute sind hungrig nach Liebe. Are you getting it? People are hungry of love. Die Leute sind hungrig nach Liebe. They don't even believe their husband loved them. They don't even believe their wife loved them. Sie glauben nicht, dass sie ihren Ehemann liebt. But for them to now hear that there's somebody that loved them and died for them. Aber zu glauben, aber dann zu erkennen, dass the Holy Spirit is also there to help them to come. Der sie liebt. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And judging under grace is so. It's a big victory for God's children. If you are able to judge under grace. Zu richten ist ein großer Erfolg für Kinder Gottes. And judging under grace, there is a great protection. Und unter der Gnade zu richten, da ist auch großer Schutz. Because it is Christ that is judging. Weil Christus hier richtet. Amen. Amen. And nothing can fight Christ. Und jetzt kann Christus bekämpfen. If you are judging under law, you are the one judging, and people can fight you. Aber wenn du unter dem Gesetz richtest, dann können dich Leute angreifen. But under grace, unter it is Christ that is judging. Ist Christus, der richtet. And no one can fight Christ. Und niemand kann Christus bekämpfen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So we close here. If you have any question, please, then we. You ask and then we stop here. Amen. Fragen bitte. Praise Fragen, the Lord. Wenn man jetzt eröffnet. Halleluja. So if there's no question, then we close. We pray. Amen. Amen. Hat keiner eine Frage? Praise the Lord. Hallelujah. Because as close 10 minutes to us, so that if there's any question, we can answer it. Because you said 10 o'clock, oder? Mm-hmm. Okay. Ich habe eine Frage. Du kannst erst, wenn du möchtest. Nee, fang du zuerst. Okay, also nur kurz, eigentlich wollte ich nochmal bezüglich dem Punkt mit Teufel fragen. Wenn man eine längere Diskussion hat, also ich habe es nur, ob ich es richtig verstanden habe, wenn man eine längere Diskussion hat und über Christus spricht und dann aber irgendwann zu dem Punkt kommt, wo der Heilige Geist halt oder wo man meint so, ja, jetzt ist aber der Punkt, wo ich auch mal über die andere Seite, weil Leute immer sagen, ja, Jesus Christus ist mein Retter, ne, religiös sagen die, ja, er ist mein Retter und ich folge ihm nach, aber man sieht an den, ne, man kann ganz klar den Geist dahinter sozusagen judgen und dann muss man ja auch, also es ist nur so, ich wollte eigentlich fragen, ob ich das richtig verstanden habe, dass man dann mit der Hölle ankommen muss, weil um zu prüfen, wie tief die Leute auch darüber nachdenken. Ne? Also genau, es gibt ja bei vielen Religiösen. Genau, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es halt darum geht, dass sobald, wenn du draußen predigst, ist es ja so, als ob du die ganze Zeit Samen in die Luft streust und die Samen fliegen irgendwo hin. Mhm. Ne? Die fliegen auf verschiedene Böden. Und in so einer Situation, ja, weil Leute jetzt halt vorbeigehen, ein paar Leute bleiben stehen, dann gehen sie weiter, mhm, ist es besser einfach über, ja, ist es besser einfach die Liebe Love von Jesus Christus zu bezeugen. Mhm. Aber wenn du mit jemandem zusammensitzt, mit jemandem dir Zeit nehmen kannst und ihm wirklich erklären kannst, inwiefern die Hölle das, das Urteil für die Menschen ist, die Jesus Christus eben nicht haben, ist, dann kannst du natürlich über die Hölle sprechen, dann kannst du natürlich über den Teufel sprechen, weil du da auch den Raum hast, um das zu erklären, das genau zu erklären. Aber mhm, in so einer Situation, wo du auf der Straße predigst, ist es halt wirklich, ist es besser, wenn man wirklich erstmal nur über die Liebe von Jesus Christus predigt und nicht durch Angst die Leute versucht zu catchen. Mhm. Weißt du? Also du hast es schon richtig verstanden. Also in diesem Vier-Augen-Gespräch, ja, oder in so einer Bible-Study, die kann man auf jeden Fall diese Themen ansprechen, mhm, weil da kann man auch detailliert darauf eingehen. Aber nicht, dass einfach, einfach das in die Luft so posaunen. Du gehst in die Hölle ohne Jesus ab. Und keiner versteht, Anfang und Ende dieser Aussage. Na, denn das, die gute Nachricht ist das Evangelium, dass er gekommen ist, um uns zu erretten, damit wir Beziehungen wieder haben mit Gott. So sehr hat er uns geliebt, dass er wieder Beziehung mit uns wollte und das dafür alles gegeben hat, damit er diese Beziehung mit uns wieder haben kann. Er hat sich selbst dafür gegeben, damit wir wieder Beziehung mit ihm haben. So sehr liebt er uns. Ne, das ist halt das Evangelium, was man dann halt verkündigen soll, in so einer Situation, wo man draußen predigt. Ja, Amen. Okay, gut. Vielen Dank. Dann Doris? Bitte. Ich habe eine Frage, und zwar, eigentlich sind es zwei. Und zwar, recht am Anfang hatte Mami von David gesprochen. Und meine Frage ist, was war denn das eigentliche Problem, was, nicht das Problem, aber seine Strafe, war die Strafe dafür, dass er mit Bathsheba geschlafen hatte, oder war die Strafe eher dafür, dass er Uriah umbringen ließ? Erstens das und... Okay. Ich weiß, dass beides falsch ist, aber... erst das hier. Und dann meine andere Frage ist, als Gott ihm die drei Möglichkeiten gab, die Strafe, welches er für ihn hatte, dann hatte David dafür genommen, dass dieser Hungersnot kam. Also dafür hat er sich ausgesucht. Und meine Frage ist, warum hat er das ausgesucht, dass über das ganze Land Hunger kommt, wenn er, als er gesündigt hat, da war ja im Grunde genommen, er hat gesündigt und nicht das ganze Volk. Und was war da noch? Okay, erstmal da war noch ein bisschen was. Please, we go to it one after the other. The first one, you said, what's the offense that God sees as offense, what David did. Genau. If you go to 2 Samuel, let's go to 2 Samuel. Lass uns zu 2. Samuel gehen. 2 Samuel. Are we there, please? 2 Samuel 12. 2. Samuel 12. You know, when after David have committed the sin, nachdem David diese Sünde begangen hat, if you read it from verse 1 of 2 Samuel 12, it said, and the Lord sent Nathan unto David, and he came unto him and said unto him, there were two men in one city, the one rich and the other poor. Amen? Amen. The rich man had exceeding many flocks and herds. Verse 3. But the poor man, are you getting it? Mm-hmm. Had nothing. He's comparing David and the other man, the Uriah. Er vergleicht jetzt gerade. That he is talking about two of them. Yeah. Amen. David is the rich man. The other one is the poor man. Amen. Er benutzt jetzt das Beispiel, dass der Reiche in diesem Gleichnis sozusagen König David ist und dass der Arme Uriah ist. Uriah ist der Mann von Bathsheba und Bathsheba ist die Frau, mit der er geschlafen hat und dessen Ehemann er getötet hat, um diese Sünde zu verdecken. Ja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. But the poor man had nothing. Save one little away lamb, which he had bought and nourished deep, and it grew up together with him as the wife. Amen. Mm-hmm. Und dieses Lämmlein ist in diesem Beispiel Bathsheba, die Frau, die diesem armen Mann, diesem Uriah gehört hat. And with his children, it did eat of his own meat. And drank of his own cup, and lay in his bosom, and was unto him as a daughter. Amen. Amen. Verse 4. And there came a traveler unto the rich man, and he spared to take off his own clothes and of his own head to dress for the wayfaring man that was come unto him, but took the poor man's lamp and dressed it for that man that was come to him. You get it? Mm. Are you understanding the story here? Yeah. Amen. Amen. And David's anger was kindled. Can you see? God is telling you, God is doing something here. He wants David to judge this case by himself. Und wenn wir in 4 halt lesen, dass anstatt dass er von seinen eigenen Schafen nimmt, also dass anstatt dass David von seinen eigenen Frauen nimmt, weil David hatte ja mehrere Frauen, nimmt er diese eine Frau von diesem Uriah halt, ne, mhm, und bereitet die halt dann zu sozusagen. He wants to satisfy his lust, weil er not took somebody's, just one that person is. Weil er eben seine Lust befriedigen will, ne? In der richtigen Situation war es halt seine sexuelle Lust und in diesem Gleichen ist es sozusagen seine, keine Ahnung, Geldgier oder sowas, weil er ja diesem Reisenden irgendwas verkaufen wollte. And David's anger was greatly kindled against the man, and he said to Nathan, as the Lord liveth, the man that had done this thing shall surely die. I will see the judgment. Yeah. Und Nathan benutzt halt dieses Beispiel, damit David selber Klick macht und er selber erkennt, was er Schlimmes getan hat. Amen. Und er selber urteilen soll über die Situation. Vers 6. And he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing, and because he had no pity. And Nathan said unto David, there are the man. Oh my God. If you read here, you just imagine how David's eyes will be like. Mm-hmm. Immediately, the Nathan, the prophet said, you are the man. Mm. You understand me? You just judge something. And he said, you are the man. Und ich finde es halt so interessant, wie David wahrscheinlich die Situation geguckt hat, dass du hast gerade richtig gerecht und toll geurteilt über eine Situation, die so unfair und ungerecht war. Und dann sagt man dir auf einmal, du bist derjenige, der schuldig bist. Du bist derjenige, der hier Unrecht gehandelt hat. Und ich frage mich, wie er geguckt hat, als er das erkannt hat. He said, thus said the Lord God of Israel, anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul, and I gave thee your master's house and your master's wives. Plural. Frauen. Can you see it? All the wives, King Saul's wives, they were now David's wives. Alle Frauen von König Saul waren auf einmal jetzt Davids Frauen. Because David was, it says, since David was somebody that was after, sexual, what you call it? Mm-hmm. Was after all those, okay. Weil David anscheinend hinter diesen ganzen Geschichten her war. Then he said, I gave you your master's wife unto your bosom, and gave thee the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord? The problem was not the fornication, the problem was he did not ask the Lord. Das Problem war nicht die Unzucht. Das Problem war, dass er den Herrn nicht gefragt hat. Amen. Amen. He said, you despise me. Du hast mich verachtet. Amen. Amen. I'm your provider. Ich bin auch dein Versorger. Why do you want to provide for yourself? Deshalb willst du für dich selbst sorgen. Are you getting it? Mm. Allow him to be your provider. Lass zu, dass er dein Versorger ist. Try to do it your own way. Your own system. The way that seems right unto a man is dead. Mm. It's deadly. Weil der Weg, der für den Menschen gerecht oder richtig aussieht, ist für den Herrn, ist am Ende des Tages führt zum Tod. You know what you, whatever you want, you know those things you are hungry of. He might not even want it for you, but he can. If he see that you are so hungry of, he will give it to you. But allow even you know. He asked them. He said, he said, a male and a female, one, and not one of them 100 wives or 5 wives or 6 wives. Now he's saying, I gave them to you because I can see that the hardness of your heart, you cannot even live it. Yeah. But I satisfy you. I just allow you to have it. Und auch hier sehen wir wieder, dass Gott wieder nach der Verhärtung des Herzens die Leute wieder irgendwo zufriedengestellt hat, weil er hatte von Anfang an Adam und Eva eint, einen Mann und eine Frau zusammengebracht und nicht einen Mann und mehrere Frauen oder eine Frau und mehrere Männer. Aber wegen der Verhärtung ihres Herzens hat er es zugelassen, hat die Leute damit dennoch gesegnet, in Anführungszeichen. Aber selbst das war David nicht genug, weil er selbst darin nicht gesehen hat, dass der Herr sein übernatürlicher Versorger ist, dass er selbst versorgt in den Dingen, die er noch nicht mal eigentlich ursprünglich für uns möchte. It was not about the fornication. It was about he despised God. Es ging nicht um die Unzucht. Es ging darum, dass er den Herrn verlassen hat, also nicht gesehen hat. You know, naturally, if people are seeing it, they don't see despise God. They see you fornicate. But God sees you despise me because it's all about me. Natürlich gesehen, religiös gesehen, sieht man immer auf die Unzucht, auf das Töten, auf das Lügen, aber man sieht nicht auf das, was man Jesus Christus antut. Man schaut sich auf das, was Jesus Christus angetan worden ist. If you see me, you will see. If you see me, I am there for you. Weil wenn wir Jesus sehen, dann wird er auch für uns da sein können. Amen. Amen. I hope it answers your question. Ja. Okay. Danke. Bitte. So, praise the Lord. Hallelujah. So, is there still any... Hattest du nicht zwei Fragen? Achso, du hattest ja noch eine, ne, danach? Ja, genau. Die andere war, als dann Gott, also when God punished David, he gave him three options. One was the famine, and the one was that his enemies would chase after him, and I forgot the third one. But he chose the famine for the whole for everyone. Because of his sin, everyone had to go through that famine. And my question is, David was a righteous person, and he was always for the people. But why did he choose something that? Why did he choose something for the whole people? Even he was the one who sinned. Can you go to where he chose? He gave him three things to do, and he chose one. Okay, hold on a second. Also soll Doris jetzt danach suchen oder was meinst du? She should look Because I don't know I don't even know anything like that. Also look at from verse 9 of 2 Samuel 12 from verse 9. Ja, vielleicht kannst du die Stelle kurz suchen. Du kannst sie auch kannst sie sonst auch googeln, weil wenn man diese Verse bei Google eingibt, dann finden die das normalerweise auch. Let us read from verse 9 of 2 Samuel 12. Amen. 2. Samuel 12. Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? Thou hast killed Uriah the Hittite with the sword, with your sword, and has taken his wife to be your wife, and has slain him with the sword of the children of Ammon. Now, therefore, the sword shall never depart from your house, because thou hast despised me. It was, you know, can you see it? He said, the sword shall not depart from your house. If you look at David's children, they were so rebellious. They fought him. Naturally, he was not in peace. His children, the home was scattered everywhere. Ja, das, die Familie von David wurde komplett auseinandergenommen wegen dieser Sache. So viele schreckliche, teuflische Dinge sind einfach daran passiert. Und der Herr sagt ja, das Schwert wird nicht weichen in deinem Haus. Ne? Dass dieser Streit, dass dieser Kampf nicht weichen wird aus seinem Haus. Also hier spricht er ja schon das Urteil über seine Familie. He said, because thou hast despised me and hast taken the wife of Uriah, the Hittite, to be your wife. Thus said the Lord, behold, I will raise up an evil against thee out of your own house. Do you see it? Mm-hmm. The punishment. And I will take your wives before thee, your eyes, and give them unto your neighbor. And he shall lie with your wives in the sight of this son. For thou did it secretly. But I will do this thing before all Israel and before the sun. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away your sin. Thou shalt not die. You see it? Wir haben jetzt die Stelle, glaube ich, gefunden. Doris, ist das die Stelle, du meinst? 2. Samuel 24, 13? Oder ist es doch was anderes, was du meinst? Nee, ich hab's verwechselt, sorry. Es ist 2. Samuel 24, ich hab's verwechselt mit dem Sünde mit Bathsheba, aber es ist es nicht. Es ist eine ganz andere, aber dafür, ich glaube, ich rufe Mami selber an und dann. Okay. Kann sie mir das noch mal, ja. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil Nini hat gerade gesagt, hat gerade den Bibelvers reingeschickt. Mhm. Aber dieser Bibelvers ist 2. Samuel 24. Es hat was mit etwas anderem zu tun. Genau, ich habe das verwechselt, nicht mit Bathsheba. Mhm. Es ist eine andere Sünde, die da begangen wurde. Uh-huh. Sie ruft dich nochmal an, deswegen hat sie gesagt. Okay, ja. Because that very one is different from this. Mhm. This one David was punished. Mhm. David had no choice. Did not the Lord did not say choose this or choose that. Mm. The family they were scattered. Weil in diesem Fall the hatte rebellion David upon rebellion. Even David was running away from his children. In diesem Fall hatte David halt keine Entscheidungsfreiheit. Er musste sich den Konsequenzen stellen und musste sogar vor seinen eigenen Kindern fliehen. Ne? Ja. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So any other question, please? Zu einer andere Frage. So, if there's no question, we are going to pray together and thank our Father for these Bible studies. Thank you, Jesus. And the teaching and the strength to continue in Him. Amen. Amen. And never depart from Him. Amen. And the strength to see Him alone. Mm-hmm. And to allow the Holy Spirit to work in us and through us. Without the Holy Spirit, we really need Him. Amen. Wir brauchen den Heiligen Geist für all diese Dinge. Allow Him to be the one that leads you. Wir müssen zulassen, dass er derjenige ist, der uns leitet. Amen. Have relationship with the Holy Spirit. Wir müssen Beziehung haben mit dem Heiligen Geist. There's a lady there. I don't know if she's still there with you. The other day, I noticed that she was not even born again, and even the baptism of the Holy Spirit, she don't even have it, because until you are born again, you cannot have baptism of the Holy Spirit. So to continue in that life is risky, because Christ can come at any time, death can come at any time. Okay. Letztes Mal hatten wir ja jemanden dabei, der nicht wiedergeboren war oder nicht die Taufe des Heiligen Geistes hatte. Und es ist halt riskant, wenn man halt das einfach so weiterführt. Deswegen sollte man wirklich dahinterher sein, dass man entweder wiedergeboren wird oder dass man halt auch noch die Taufe des Heiligen Geistes auf jeden Fall nachträglich noch dazu bekommt. Das ist sehr wichtig. You know, in churches today, pastors, they are not after people being born again or having baptism of the Holy Spirit. All they need you to do is come to the church, put money in the basket and go home. They preach to you. But I am after your salvation. Bei vielen Gemeinden ist es eher so, dass den Leuten ist es egal, ob du wiedergeboren bist, ob du die Taufe des Heiligen Geistes hast, ob du eine Beziehung mit dem Heiligen Geist hast, ist denen egal. Die wollen einfach nur, dass du kommst, dein Geld in den Korb legst und wieder gehst am besten. Aber so ist das nicht in dieser Gemeinde. Hier sind wir dahinter, dass die Menschen nach dem Königreich suchen. We don't want Jesus to come and one of us is behind. Wir wollen, dass jeder bei Christus ist und niemand zurückbleibt. I thought she would even follow them here the other day when the elders came, they were here. She was not here. It's your business if you keep on rejecting Christ. But you are the one going to regret it. I cannot eat and then you are satisfied. If you eat, I am going to eat. Every one of us, we are going to face Christ on our own. And, salvation is very, very important. That you go to church does not make you save until you apply, until you believe, until you pray the prayer of salvation. It's like going to a foreign office. You go to, if you want, for example, kindergarten, and you go there, you say because you have baby, so automatic you are going to have kindergarten. It's not automatic. You are going to apply. You fill the formula. Is that not true? The paper, the form that they give you, you fill it and they submit it. Then they will now look into it. So that is how in the kingdom of heaven, you ask, you seek, you knock. You are to apply. You apply. You call Jesus Christ. You pray the prayer and you believe it. Because there is opposition that is going to ask you, are you even saved? So if you going to church does not make you a child of God. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass die Person if you do not believe. Zur Gemeinde, weil letzte Woche waren ja die Bielefelder hier oder davor die Woche, glaube ich, war das ja. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass die Person mitkommt, damit diese Person halt auch die Taufe des Heiligen Geistes empfängt. Aber das ist halt leider nicht passiert. Und wie gesagt, es ist halt, jeder muss diese Entscheidung für sich selbst treffen, ob er da hinterher ist oder nicht. Aber es ist halt wichtig, dass wir erkennen, dass diese Dinge nicht einfach so passieren, sondern das ist eine bewusste Entscheidung. Ne? Genauso wie mit dem Kindergeld oder mit dem Arbeitslosengeld. Du musst in dieses Gebäude reingehen, du musst dich da hinsetzen, musst diese Papiere ausfüllen und das dann empfangen. Du kannst nicht einfach davon ausgehen, weil ich ein Kind bin, kriege ich Kindergeld oder weil ich arbeitslos bin, muss ich Arbeitslosengeld bekommen, sondern du musst diese Sachen bewusst akzeptieren und anerkennen. Und so ist es halt auch mit der Wiedergeburt, aber so ist es auch mit der Taufe des Heiligen Geistes. Ja. Praise the Lord. Die Person, ich muss nur kurz dazu sagen, die Person wohnt nicht hier in Bielefeld. Sie wohnt